keine Scheiße. Brauch nicht eure Macht. Schalt den Fernseher aus, Scientology hat ihn gebracht. Null Kontrolle, jetzt und im Bald. Verdammte Scheiße, 17 Bäume sind kein Wald. Keine einfachen Worte. Ich will Gedichte, ein bisschen mehr Ruhe, bitte, denn ich schreibe eine Geschichte. Das ist alles, was ich heute sagen kann. Null Kontrolle, wie ich und du. Komm schon, heute saufen wir uns zu. Nicht im Namen des Hasses. Ich will was riskieren, gib mir Feuer. Sei das Taschentuch, mit dir stopp ich das Blut aus meinen Wunden bricht. Bitte führ mich ins Licht, führ mich ins Nirgendwo. Denn gut ging's mir sowieso in irgendeiner Kamin. Besser würde es nie, ich mach kein Ding daraus. Oft geht es nicht gut aus, was kann der Mensch so treiben? Was werden Träume bleiben? Wissen tun wir vieles nicht. Dennoch interessieren sich Leute wie du und ich für eine Übersicht. Keine Trauer, ich will mehr Kampf. Ziehen wir's durch jetzt, also ich mach jetzt Dampf. Keine Lüge mehr über dich. Kannst doch ehrlich sein zu mir, versteck dich nicht. Mal was Echtes, mal keinen kurzen Fick. Das bisschen Wahrheit bricht dir schon nicht das Genick. Sei das Taschentuch, mit dir stopp ich das Blut aus meinen Wunden bricht. Bitte führ mich ins Licht, führ mich ins Nirgendwo. Denn gut ging's mir sowieso in irgendeiner.